Unheilvolle Verheißungen ziehen wie dunkle Wolken übers Land. Des Propheten Weissagung wie ein Schatten über seiner rechten Hand bedrohlich Einzug hält, zu vernichten unsere Welt. Deine Welt, das ist deine Welt. Das ist die Welt, deine Welt. Erde im Chaos versenken. Sie werden kommen, die Zeichen der Natur, uns zu verkünden einen prophetischen Schwur. Wenn sich der Himmel am Tage verdunkelt, die letzten Vögel zum Horizont fliehen, wenn Stürme und Flutkatastrophen wütend über das Land hinwegziehen, naht der Erdenrache wie Feuer und Glut, Luft wird zu Asche und Wasser zu Blut. Denk nach, bevor du ihr Urteil fällst. Sie gehört nicht dir, doch sie ist deine Welt. Denk nach, bevor du ihr Urteil fällst. Sie gehört nicht dir.